Hey, ich hatte euch freundlich gebeten, die Klappe zu halten. Jetzt muss ich euch leider abknallen. Ich schwöre euch, ich zieh meine Knarre und mach eure Spatzenhirne zu breit. Dann hört auf mit dem Scheiß und macht die Scherben hier weg. Spatzenhirne zu Brei! We'll be right back.

Das ist das AK-47 Sturmgewehr, die bevorzugte Waffe eurer Feinde. Das ergibt einen ganz speziellen Sound, wenn das an euch geschossen wird, also vergesst ihn wirklich nicht. freedom. And freedom. And freedom. And to the beat of the drum. We'll be right back.

Thank you. Genialer Plan, Kumpel.